Okay, let's turn in our Bibles to Ephesians chapter 4. Gehen wir in unseren Bibeln zum Epheserbrief Kapitel 4. And we'll continue in the series of serving the purpose of God in our generation. Und wir gehen weiter mit unserer Serie, dass wir Gott in unserer Zeit dienen. Yeah, we have five purposes. Wir haben fünf verschiedene Bestimmungen. We've talked about three already. Über drei haben wir schon gesprochen. We spent four messages on fellowship. Wir haben vier Botschaften dazu verwendet, über die Gemeinschaft zu sprechen. Four messages on worship. Vier Botschaften über die Anbetung. And worship being the first purpose. Und die Anbetung ist die erste Bestimmung. The heart of worship is Jesus Christ crucified. Und im Herzen der Anbetung steht Jesus Christus als Gekreuzigter. We have a second purpose. Dann die zweite Bestimmung. To fellowship with each other. Dass wir Gemeinschaft haben sollen miteinander. The heart of our fellowship is Jesus Christ crucified. Und im Herzen unserer Gemeinschaft ist Jesus Christus als Gekreuzigter. Then God has a third purpose. Dann haben wir eine dritte Bestimmung. To be discipled. Dass wir zu Jüngern werden. And to identify with the heart of worship. Und dass wir uns mit dem Herzstück der Anbetung identifizieren, Jesus Christ crucified. Mit dem gekreuzigten Jesus Christus. And last week we began the series on ministry. Und letzte Woche haben wir begonnen mit der Serie über den Dienst. And the heart of true ministry is Jesus Christ crucified. Und das Herzstück des wahren Dienstes ist der gekreuzigte Jesus Christus. There's a lot of ministry today. Es gibt viel Dienst heute, that does not have the cross in the center. Wo aber das Kreuz nicht im Mittelpunkt steht. And that's what we'll talk about today. Und darüber werden wir heute sprechen. But let's pray first. Aber lasst uns zunächst beten. Lord Jesus, thank you. Herr Jesus, danke for this morning. Für diesen Morgen. Thank you for the Holy Spirit. Danke für den Heiligen Geist. That anoints us, der uns salbt. To listen, dass wir zuhören. To speak, zu sprechen. To serve, zum Dienen. We thank you this morning. Wir danken dir heute Morgen für die Bibel. Bless your word to our hearts. Lass dein Wort in unseren Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ministry. Dienst. This is a very important purpose in our life. Das ist eine ganz wichtige Bestimmung in unserem Leben. We were saved to serve. Wir wurden zum Dienst errettet. We were created in Christ Jesus for good works. Wir sind in Jesus Christus errettet worden für gute Werke. Not to produce them ourselves. Nicht um sie selbst hervorzubringen. Not to live under law. Und nicht um unter dem Gesetz zu leben. And be overwhelmed and depressed. Und davon überwältigt zu werden und depressiv zu werden. Now I have to do all these things. Jetzt muss ich all das machen. That's not what we're talking about. Nein, davon ist nicht die Rede. We're talking about something that God wants to do through us. Wir sprechen von etwas, was Gott durch uns hindurch tun möchte. Something that makes our life exciting. Etwas, das unser Leben ganz spannend macht. Here in Ephesians 4, once again, hier in Epheser 4 nochmals, verse 11, Vers 11, and he gave some as apostles and some as prophets, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, and some as evangelists, andere als Evangelisten, and some as pastors and teachers, andere als Hirten und Lehrer. Now the word some is not in front of teachers. Nun, das Wort andere steht nicht vor den Lehrern, which means that the word teachers describes the noun before. Was eben bedeutet, dass dieses Wort Lehrer zum davor stehenden Wort dazugehört. Which means that he's given some as teaching pastors. Was also bedeutet, dass er andere als lehrende Hirten eingesetzt hat. Why? Warum? For verse 12. Für den Vers 12. For the equipping of the saints. Zur Ausrüstung der Heiligen. That's what we're doing this morning. Das machen wir heute Morgen. I am equipping the church. Ich rüste die Gemeinde aus. For the work of the ministry. Für das Werk des Dienstes. The work of service. Für dieses Werk des Dienstes. And the work of service is unto the edifying of the church. Und dieses Werk des Dienstes ist für die Auferbauung des Leibes Christi. The building up of the church. Für die Auferbauung der Gemeinde. So we serve God by serving others. So wir dienen Gott, indem wir anderen Menschen dienen. That's what we talked about last week. Davon haben wir letzte Woche gesprochen. How do we serve God? Wie dienen wir Gott? Serve others. Diene anderen. And today we serve others. Und heute dienen wir anderen, by being a blessing, indem wir zum Segen werden. We talked about that last week. Davon haben wir auch letzte Woche gesprochen. That I can serve myself, dass ich mir selbst dienen kann. I can be in Christian service. Ich kann in einem christlichen Gottesdienst sein. I can have oder a Dienst. Ministry. Ich kann also einen Dienst haben. That actually serves me. Der genau genommen eigentlich mir dient. It blesses me. Der mich segnet. I'm not thinking of others. Ich denke nicht an andere. I'm thinking of myself. Ich denke an mich selbst. It's all about realizing who I am as a person. Da geht es nur darum, dass ich realisiere, wer ich als Mensch bin. And this can happen in every aspect of Christian ministry. Und das kann sich in jedem Bereich des christlichen Dienstes abspielen. From the preacher who does it as a job, vom Prediger beginnen, der das als Job macht, and enjoys preaching, und das Predigen liebt, because he wants to realize what he can become, weil er erkennen möchte, was er werden kann. It's not to bless the church. Aber es geht nicht darum, die Gemeinde zu segnen. The singer who sings, und der Sänger, der singt, because they need more experience, weil er mehr Erfahrung braucht. And it's such a nice experience to sing in front of people. Und weil das eine so schöne Erfahrung ist, vor Leuten zu singen. That's self-realization. Das ist Selbstverwirklichung. But the singer who comes before the Lord to bless the church. Aber der Sänger, der vor Gott tritt, um die Gemeinde zu segnen. That's ministry. Das ist ein Dienst. The musician who plays on the worship team. Und der Musiker, der beim Worship Team mitspielt. Not because it's an opportunity to learn how to play their instrument. Nicht weil das eine Gelegenheit ist, um sein Instrument hier zu erlernen. I would like to be on the worship team. Ich möchte beim Lobpreisteam dabei sein. For what? Ja, wozu? Well, it's an opportunity. Nun, das ist eine Gelegenheit. I'm in the band. Ich meine, ich bin dann in der Band. I've never been in the band. Ich habe noch niemals in einer Band gespielt. You see, it's a good experience for me. Siehst du, das ist eine gute Erfahrung für mich. Yeah, maybe. Ja, vielleicht. But not, let's not call this ministry. Aber lasst uns das nicht Dienst nennen. There's no cross here. Da gibt's kein Kreuz. You are thinking completely of yourself. Du denkst nur an dich selbst. Who should we think about? Na, an wen sollten wir denken? How about the church? Wie wäre es mit der Gemeinde? How about that we do this to bless the church. Wie wäre es damit, dass wir das hier tun, um die Gemeinde zu segnen? And that means if the only thing you do in the worship service, und das bedeutet, wenn das einzige, was du tust in diesem Anbetungsteil, is that, nur das ist, because that's what blesses the church, weil das eben die Gemeinde segnet, then you wait the whole time. Dann wartest du die ganze Zeit darauf. And you're waiting and waiting. Und du wartest darauf and und you're wartest. Looking over at me. Und schaust dann hinüber and zu I mir. Say, not yet. Und ich sage, nein, noch nicht. Not yet. Noch nicht. Not yet. Noch nicht. Ready? Bist du bereit? Now. Jetzt. Yeah, it was a blessing. Ja, das war ein Yay, Segen. I blessed the church. Ja, ich habe die Gemeinde gesegnet. If that's all you do, und wenn das alles ist, was du tust, then that's a ministry. Dann ist das ein Dienst. The cross has to be in the middle. Aber das Kreuz muss im Mittelpunkt stehen. When the cross is not in the middle of our service, it can never be anointed by God. Wenn das Kreuz nicht im Mittelpunkt unseres Dienstes steht, dann kann das niemals von Gott gesegnet und gesalbt werden. Now we have a ministry to bless. Nun, wir haben einen Dienst, um zu segnen. We are equipped by the preacher, by the pastor. Wir werden ausgerüstet vom Prediger, vom Pastor. With principles. Mit Prinzipien. We're blessed. We're equipped by each other also. Wir werden auch von uns gegenseitig ausgestattet und ausgerüstet. Wir lernen voneinander. And we're being equipped, prepared. Und wir werden zugerüstet. Wir werden vorbereitet. For the work of ministry. Für die Arbeit des Dienstes. And the end of that work is the building up of the church. Und am Ende dieses Dienstes, dieser Arbeit, steht das Auferbauen der Gemeinde. Which means the nature of ministry is to bless others. Also was also bedeutet, dass das Wesen des Dienstes darin besteht, andere zu segnen. I'd like to give you three principles this morning. Nun, ich möchte euch drei Prinzipien nennen and heute I usually Morgen. Only give one, but I give them all three today. Üblicherweise nenne ich immer nur ein Prinzip, aber heute will ich euch alle drei nennen. Principle number one. Das erste Prinzip. When we have a ministry, Wenn wir einen Dienst haben, we must purpose in faith, dann müssen wir im Glauben beabsichtigt vorgehen, to do this ministry. Um diesen Dienst zu tun. We cannot afford to be a spectator. Wir können es uns nicht leisten, da Zuschauer zu sein. We were not saved to be a spectator. Wir wurden nicht dafür errettet, um Zuschauer zu sein. It doesn't matter how young you are or how old you are. Ganz gleich, wie jung oder wie alt du bist. We don't retire. Wir gehen nicht in Pension. If we're 97 years old, we still have a ministry. Und selbst wenn wir 97 Jahre alt sind, haben wir noch einen Dienst. We were saved to serve. Wir wurden errettet für den Dienst. And we talked about it last week. Und davon haben wir letzte Woche Matthew schon gesprochen. Chapter 20, verse 26. Matthäus 20, Vers 26. The Son of Man came. Der Menschensohn ist gekommen, not to be served, nicht damit ihm gedient wird, but to serve, sondern um zu dienen, and to give his life a ransom for many, und um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. God has called us to service. Gott hat uns berufen zum Dienst. Principle number one, purpose in faith to serve. Also erstes Prinzip, beabsichtige das im Glauben zu dienen. You're never going to feel like serving. Du wirst dich niemals danach fühlen zu dienen. You're not going to walk into the church and feel like serving. Du wirst nicht da in die Gemeinde hereinkommen und wirst dich danach fühlen zu dienen. Oh boy! Nobody put the chairs up. Oh, goody, goody. Hey, niemand hat die Sessel aufgestellt. Wunderbar, wunderbar. They left them for me. Die haben sie für mich aufgehoben. I'm so happy. Ich bin so froh. Oh boy. Thank you. Danke, danke. How many people walk in and say, "Come on, you didn't leave any chairs for me?" Wie viele kommen da rein und sagen, was? Ihr habt keine Sessel für mich übergelassen? Oh, there's no work for me? Was? Keine Arbeit für mich? You have to purpose. Ihr müsst das beabsichtigen. We have to purpose in faith. Und wir müssen das im Glauben beabsichtigen. And I purpose in faith. Und im Glauben zu beabsichtigen. Because faith means that I have conviction. Bedeutet, ich habe eine Überzeugung I im know Glauben. What's right. Ich weiß, was richtig ist. Faith means that I believe the word. Glaube bedeutet, dass ich dem Wort glaube. I believe what God says. Ich glaube, was Gott sagt. And I know because God says. Und ich weiß, weil Gott sagt. I know I should serve. Und ich glaube, ich weiß, weil Gott sagt, ich soll dienen. I don't have to wait for a dove to fly on me. Ich muss da nicht darauf warten, dass eine Taube auf mich kommt und auf mir landet. I don't have to wait for some explosion inside. Ich muss auch nicht darauf warten, dass in mir irgendeine Explosion passiert. You purpose in faith. Nein, man beabsichtigt das im Glauben. Even against your feelings. Sogar gegen deine Gefühle. You come in. Du kommst da rein. Take a deep breath. Atmest tief durch. You see a need. Siehst da ein Bedürfnis, eine Not. You can make one of two decisions. Du kannst dann eine von zwei Entscheidungen treffen. You can play dumb. Kannst dich dann dumm stellen. And kind of walk away. Und irgendwie dich umdrehen und weggehen. And smile. Und lächeln. Nobody saw me. niemand hat mich gesehen. Me. I always get out of work. Ich kann mich da immer raushalten von der Arbeit. I'll just go up here and hang with the girls. Wenn wir da raufgehen, mit den Mädchen reden. The girls are working. Die Mädchen, die arbeiten. Aha. I'll go into the bathroom. Ich gehe mal aufs Klo. I'll just sit here for a while. Ich sitze da jetzt einfach eine Weile. I'm so smart. Ich bin ja so klug. Ich bin ja so klug. Yeah, you're very smart. Ja, du bist sehr klug. God doesn't see this at all. Gott sieht das überhaupt nicht. Your little game. Dein kleines Spielchen. But in Hebrews 6:10. Aber in Hebräer 6:10. You can turn there with me. Und ihr könnt da mit mir hinblättern. Hebrews 6:10. Hebräer Kapitel 6 Vers 10. Says that God is not unrighteous to forget. Da heißt es, dass Gott nicht ungerecht ist, euer Werk zu vergessen. Let's read this. For God is not unjust, so as to forget your work. Also lasst uns das lesen. Da heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. And the love, und die Liebe, which you have shown toward his name. Die ihr zu seinem Namen bewiesen habt. In having ministered and still ministering to the saints. indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. You see, it all starts with the heart of worship. Also ihr seht, es beginnt alles beim Herzstück der Anbetung. Jesus Christ on a cross. Jesus Christus am Kreuz. Giving his life as a ransom for many. Der sein Leben als Lösegeld für viele hingibt. This is where it starts. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Da fängt es an. 2. Korinther 5 Vers 15. For he gave himself. Er hat sich selbst dahin gegeben. He died for one. Er ist für einen gestorben. And we, so that we who live, so dass wir, die wir leben, should no longer live for ourselves. Nicht länger für uns selbst leben. He gave himself for us. Er hat sich für uns hingegeben. So that we might not live for ourselves. So dass wir nicht mehr länger für uns selbst leben. But for him. Sondern für ihn. This is ministry. Das ist der Dienst. It's a privilege. Das ist ein Vorrecht. It's a privilege from God. Ein Vorrecht von Gott. Because it is God who works in us and through us. Weil es Gott ist, der in uns wirkt und durch uns hindurch wirkt. Ministry is what makes life exciting. Und dienen, das macht das Leben spannend. This is what it's all about. Darum geht's. We have worship. Wir haben die Anbetung. Between us and the Lord. Zwischen uns und dem Herrn. Then we have fellowship. Dann haben wir die Gemeinschaft. Between us and our brothers. Zwischen uns und den Geschwistern. Then we have discipleship. Und dann haben wir die Jüngerschaft. Learning to personally identify with the cross. Sich etwa zu lernen, sich persönlich mit dem Kreuz zu identifizieren. I want to be meek and lowly like you. Ich möchte sanftmütig und demütig sein, so wie du. Ich möchte mein Kreuz auf mich nehmen. Ich möchte so sein wie mein Herr. Und dann sagt der Herr, jetzt gebe ich dir einen Dienst. Ich möchte, dass du zum Segen wirst. Do you want to be a blessing? Ja. Möchtest du zum Segen werden? I want to be a blessing. Ja, ich möchte zum Segen werden. You want to be blessed? Du möchtest gesegnet werden? Then be a blessing. Dann sei ein Segen. But it has to be purposed in faith. Aber das muss im Glauben beabsichtigt werden. We have to be taught what is on the heart of God. Und wir müssen gelehrt werden, was Gott am Herzen hat. And as we're taught, und während wir gelehrt we werden, are equipped. Werden wir auch ausgerüstet. And then we can easily recognize God's will. Und dann können wir den Willen Gottes ganz leicht erkennen. I remember going to a Christian event here in Vienna. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal zu einer christlichen Veranstaltung hier in Wien ging. Es waren 200 Leute they dort. Were all pretty much like missionaries and stuff. Es waren ziemlich viele Missionare dort und so. And I went alone. Und ich bin dort alleine hingegangen. And you know, I was there for about a half hour walking around. Und ich bin dort eine halbe Stunde herumgegangen, circa. And no one came up to me. Und niemand ist auf mich zugegangen. I mean, I felt like I was in my underwear. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich da in der Unterhose spazieren just ginge. Kind of walking among people. Du gehst da herum unter den Leuten. And you walk around again. Und du gehst wieder herum. And then you're just walking through again. Und du drehst dich wieder um und gehst weiter. Thinking, I must look so stupid. Du denkst dir, ich muss so dumm aussehen. Then you look at a picture. Du schaust dir die Bilder an. You find a newsletter. Findest da einen Newsletter. And you think, wow, I mean, whew, I feel like, where can I hide? Du denkst dir dann, wow, ich fühle mich so wie, wo kann ich mich verstecken? And I want is nobody's fault. Und ich sage nicht, das war nicht jemandens Schuld. But I wonder, in a church setting, aber ich frage mich, ob es im Rahmen eines Gottesdienstes. See, this is a ministry. Das ist ein Dienst. We have eyes to see this. Also wir haben Augen bekommen, um das zu sehen. We see somebody by themselves. Wir sehen, wenn jemand da alleine ist. Who's kind of lost. Der irgendwie da verloren ist. Who doesn't know anybody. Der niemanden kennt. Who feels uncomfortable. Der sich unwohl fühlt. We pick up the signs where someone's reading a newsletter for the third time over there. Und wir greifen dieses Zeichen auf, wenn jemand da zum dritten Mal bereits den Newsletter durchliest. I wonder if that guy is looking at those pictures because he's completely alone here. Ich frage mich, ob der die Bilder da anschaut, weil er eben völlig allein ist. Hi, you like these pictures? Hallo. Gefällt dir das? Magst du diese Bilder? Not really, right? Yeah, I don't think so. Nicht wirklich, well, denke ich, anyway. Oder? Nicht wirklich. Right? Ministry. Aber dienen. And you think, oh, that person looks kind of frightening to me. Und du denkst, ja, der Mensch, der wirkt irgendwie furchteinflößend für mich. Well, then find someone else. Na, dann such dir jemand anderen. You know what? I'm a girl and he's a big guy and, you know, me. Ich bin ein Mädchen und das ist ein großer Mann und What? Philip, can you go over? Philip, kannst du zu dem hingehen? Philip will go right over. Philip wird dort sofort hingehen. If you see two people who are believers, wenn du zwei Leute siehst, die Gläubige sind, and they're just talking away, that's great. Und die sprechen da einfach miteinander. Excuse das ist großartig. Me, guys. I know how much you love each other. Entschuldigt kurz, ich weiß, wie sehr ihr euch mögt. Do you see those two new people there? Aber seht ihr da die zwei neuen Leute? I'm watching them. They don't know anybody here. Die schauen da einfach herum. Niemand I'd go over, but you know, ich meine, ich würde schon hingehen. I'm a girl and they're guys, and aber ich bin ein Mädchen und das sind zwei Burschen. Maybe you guys should go over. Vielleicht solltet ihr Jungs dort hingehen. And you receive it. Und du nimmst das an. And we do things on purpose. Und wir tun diese Dinge absichtlich. We step out of ourselves. Wir tun einen Schritt aus uns heraus. If we wait, und wenn wir warten, until we have this emotional like go, bis wir dieses emotionale Gefühl bekommen, you're never gonna jetzt go. Geh, na, dann wirst du niemals gehen. Call the person. Na, ruf den an. What's wrong with you? Was ist los mit dir? I don't know. Ich weiß nicht. I think God wants me to do something. Ich glaube, Gott möchte, dass ich was tue. It's coming, it's coming. Jetzt kommt's. Jetzt. I can feel it. I can feel it. Ich kann schon fühlen. Ich kann es spüren. God wants me to help with the chairs. Gott möchte, dass ich bei den Sesseln mithelfe. Oh. That's never gonna happen. Na, das wird niemals geschehen. You think that Jesus was like, oh, tomorrow. Glaubt ihr, dass es beim Jesus so war? I'm going to the cross tomorrow. Dass er gesagt hat, morgen werde ich aufs Kreuz gehen. Forever. Ich habe schon alle Ewigkeit auf diesen Tag gewartet. No. Nein. He went on purpose. Er ist absichtlich gegangen. You step out in faith. Du machst einen Schritt hinaus aus dir im Glauben. You see a need. Du siehst eine Not. And if you're tired, you're really tired. Und wenn du wirklich müde bist, say, oh Lord, dann sagst du, oh Herr, I see it. Ich sehe das. And I really, oh Lord, what shall I do here? Oh Herr, was soll ich da jetzt tun? I was at a wedding. Ich war mal bei einer Hochzeit. And I was really tired after. Und ich war wirklich müde dort. And I was sitting at a table. Und ich saß da am Tisch. The table was kind of a wide table. Es war ein großer Tisch. And there were these Austrians speaking dialect across from me. Und da waren diese Österreicher, die sprachen im Dialekt miteinander. They're like in their almost like in their 60s, you know. So wie wenn sie in ihren 60. I'd never seen them before. Also ich habe sie noch niemals vorher gesehen. And I thought, I'm so tired. Ich habe gedacht, ich bin so müde. And I just want to eat my meal. Und ich möchte einfach nur essen jetzt. So I'm not going to lift up my eyes. Also ich werde meine Augen gar nicht heben. I'm going to pull everything in close. Ich werde alles ganz nahe zu mir herziehen. And I'm going to relax in my little world. Und ich werde mich da in meiner kleinen Welt jetzt entspannen. Now don't look up. Nein, schau nicht auf. Just relax in your little world. Entspann dich einfach in deiner kleinen Welt. Yes. And then I thought, und dann habe ich mir gedacht, oh Lord, oh Herr, you know how tired I am. Du weißt, wie müde ich bin. I feel kind of sick too. Und ich fühle mich auch ein wenig krank. Feeling good right now. Ich fühle mich gut jetzt. I deserve this, don't I, Lord? Ich verdiene das jetzt, Herr. A little break here. Eine kleine Pause hier, oder? In my little world. In meiner kleinen Welt. And then I prayed. Und dann habe ich gebetet. But Lord, aber Herr, if by some chance, falls es irgendwie, it is your will that I speak with that lady, falls es irgendwie dein Wille ist, dass ich mit dieser Dame spreche, then have her ask me a question. Dann lass sie mich eine Frage stellen. In my little world. Hinein da in meine kleine Welt. And about 3 seconds later, und 3 Sekunden danach, this lady said to me, sagt diese Dame zu mir, na, woher kommen Sie? Where do you come from? And I thought, is she talking to me? Und ich habe mir gedacht, spricht die jetzt mit mir? In my little world? Hinein in meine kleine Welt? She is. Ja. And that prayer. Und dieses Gebet. That even that little prayer was, Lord, I don't want to come out of my box. Dieses Gebet war eigentlich, Herr, ich möchte nicht raus da aus meinem kleinen Bereich. I don't want a ministry today. Ich möchte heute keinen Dienst haben. Not now. Nicht jetzt. Maybe later. Vielleicht später. But if it's your will, aber wenn es dein Wille ist, I'm available. Bin ich verfügbar. Please don't ask me. Bitte, bitte frag mich nicht. And you know what? I spoke to that lady for about an hour. Wisst ihr was? Ich habe dann mit dieser Dame eine Stunde lang gesprochen. And you know what happened? Und wisst ihr, was geschehen God ist? Filled me. Gott hat mich da erfüllt. And after we finished talking, und nachdem wir zu Ende waren mit unserem Gespräch, so happy, war ich so froh, that I had prayed that prayer, dass ich dieses Gebet gebetet Lord, hatte. If it's your will, Herr, wenn das dein Wille ist, I am available, dann bin ich verfügbar. But you don't have to use me. Aber du musst mich nicht gebrauchen. But God said, "Thanks for the availability. I will use you." Aber Gott hat gesagt, danke für deine Verfügbarkeit. Ich werde dich gebrauchen. But I will fill you. Aber ich werde dich erfüllen. And you will be a blessing. Und du wirst zum Segen werden. And you'll be blessed. Und wirst auch selbst gesegnet werden. So ministry has to be purposed. Also der Dienst muss beabsichtigt sein. Couples night. Ein Paarabend für Ehepaare oder für Singles. It has to be purposed. Das muss ich mir vornehmen. When we go soul winning on the street, wenn wir hinausgehen auf die Straße, um Seelen zu gewinnen, there's never been a time. Es hat niemals eine Zeit gegeben. We've preached out there 2,000 to 3,000 times. Wir haben dort 2,000 bis 3,000 Mal draußen gepredigt. We used to preach out there 5, 6, 7 times a week. Wir haben manches Mal bis zu 5, 6 Mal die Woche draußen gepredigt. Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Saturday. Also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. With another team in Slovakia at the same time. Mit einem anderen Team in der Slowakei zur gleichen Zeit. There was never a time. Aber niemals gab es eine where Zeit. I got up in the morning, wo ich in der Früh aufgestanden said, bin. Mary. Und gesagt tonight, hat, Mary. Evangelism. Mary. Oh yeah. Heute Abend Evangelisation. Ja. Do you know why? Und wisst ihr warum? Because ministry costs something. Weil das Dienen kostet etwas. It costs. Das kostet etwas. When Jesus went to the cross, it cost him. Als Jesus ans Kreuz ging, kostete das etwas. In 2 Corinthians 12:15. Und 2. Korinther 12:15. Paul said, "I will gladly be spent." Da sagt Paulus, ich you can read it. Also es wird, ich lasse mich turn there for a second. 2 Corinthians 12:15. Da heißt es, ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern. Yeah. I will gladly spend. Ich will aber sehr gern alles aufwenden. And I will be expended for your souls. Und mich aufopfern für eure Seelen. The Greek word is, I can't even say it, dapaneo. Das griechische Wort lautet dapaneo. Yeah. The second word is ekdapaneo. Und das zweite Wort lautet ekdapaneo. Which means I will be spent. Was also bedeutet, ich werde da geopfert. I will be wasted. Ich werde da ja, verschwendet. Yes, I will be really wasted. Ja, ich werde da wirklich verschwendet. For your souls. Verwendet, ja, für eure Seelen. If I love you more, wenn ich euch also noch mehr liebe, am I loved less? Werde ich dann weniger wieder geliebt? It's going to cost something to have a ministry. Es muss etwas kosten, einen Dienst auszuüben. It costs people time on the worship team to come 1 hour before service. Die Leute, die beim Lobpreisteam mitmachen, denen kostet es Zeit, eine Stunde vorher hier zu sein. It costs the people on the buffet. Und den Menschen, die am Buffet mitarbeiten, much time of preparation before. Diesen kostet es viel Zeit der Vorbereitung. Sometimes we're not so blessed to be a blessing. Und manches Mal sind wir nicht so gesegnet, indem wir ein Segen sind. We are blessed in spirit, wir sind gesegnet im Geist, but not in body. Aber nicht im Leib. We're tired. Wir sind müde. Oh man. Oh, I wish I didn't have to do the buffet this morning. Ah, ich wünschte, ich müsste heute nicht das Buffet machen. I'm sure Karen and Roland think that on Sunday mornings sometimes. Ich bin mir sicher, dass Karen und Roland das manches Mal am Sonntagmorgen denken. You do the buffet. Du machst das Buffet. We do the buffet. Okay, wir machen das Buffet. Right? It costs something. Das kostet etwas. And I enter in. Und ich trete darin ein. By faith. Im Glauben. I purpose in faith. Ich beabsichtige das, im Glauben zu tun. Take the step. Ich mache diesen Schritt. And see what God does. Mach diesen Schritt und schaue dann, was Gott tut. If it's a few chairs, it's just a few chairs. Und wenn es nur ein paar Sessel sind, dann sind es ein paar Sessel. If it's a short conversation, it's just a short conversation. Und wenn es ein kurzes Gespräch ist, dann ist es nur ein kurzes Gespräch. But we purpose to do it. Aber wir nehmen uns das vor, es zu tun. And you'll never have a ministry unless you purpose it. Und du wirst niemals einen Dienst haben, wenn du dir das nicht vornimmst, einen Dienst zu haben. To people who are waiting for some kind of great revelation. Ich habe mit Menschen gesprochen, die auf eine ganz großartige Offenbarung gewartet haben. A feeling. Auf ein Gefühl. It doesn't come. Aber das kommt nicht. Feeling comes after. Das Gefühl kommt danach. You enter into faith obedience. Du trittst ein im Glaubensgehorsam. In Joshua chapter 3 verse 13. In Joshua 3 Vers 13. The priests stepped into the Jordan River. Da sind die Priester in den Jordanfluss hineingegangen. And then the Jordan parted. Und dann hat sich der Jordanfluss geteilt. That's ministry. Das ist ein Dienst. Step in. Hineinzutreten. And see what God does. Und zu sehen, was Gott tut. Point number two. Dann der zweite Punkt. Operate in love. Handle in Liebe. Which means this. Was Folgendes bedeutet. Be a blessing. Sei ein Segen. People have ministry, but they're not a blessing. Die Leute haben Dienste, aber sie sind kein Segen. Is that possible? Ist denn das überhaupt möglich? Very, very possible. Ja, das ist sehr gut möglich. I'm involved on some kind of a team. Ich bin dabei einem Team dabei. But everybody wishes I wasn't on the team. Aber jeder wünscht sich, dass ich nicht dabei wäre. Whatever kind of team. Was immer. I'm not a blessing. Ich bin kein Segen. Now think of 1 Corinthians 13. Denkt mal an 1. Korinther 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, obwohl ich mit Engelszungen und Menschenzungen redete, and have not love, aber wenn ich keine Liebe hätte, which means I don't do it for a blessing. Also was bedeutet, dass ich es nicht mache, um Segen zu sein? Right. I don't do it to be a blessing. Ich mache es nicht, um Segen zu sein. Then I'm just a clanging gong. Dann bin ich einfach ein tönendes Erz. That's all I am. Das bin ich, das ist es. These things are nice. Das sind schon nette Dinge. Isn't that nice? Ist das nicht schön? Time to eat. Essenszeit. Hey, I like that. Ja, ich mag das. Though I speak with the tongues of men and of angels, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, that means if Gabriel appeared, das bedeutet, wenn Gabriel erscheinen würde, Gabriel, und ich würde sagen Gabriel, and everyone said, oh, it's Gabriel, und jeder würde sagen, wow, der Gabriel ist es. I speak in angel language. Ich spreche in Engelszungen jetzt. Gabriel. Gabriel. Wow! He speaks in angel language. Wow, der spricht mit Engelsprache. Did you understand him, Gabriel? Hast du das verstanden? Oh, yes. He's yeah. Fluent. Ja, der spricht das fließend. Wow! Wow! Wow! And if he doesn't do it to be a blessing, aber wenn er das nicht tut, um ein Segen zu sein, it's just a clanging gong. Dann ist das wie eine schallende Zimbel. It's all it is. Das ist alles da. Or a sounding cymbal. I can't even get back here. Also, let's see. It's just a. Oh, das ist he eine, doesn't do it to be a blessing. Also er macht das nicht, um ein Segen it's zu sein. Just, how do you like my gift? Wie gefällt dir meine Gabe? I have a ministry. Ich habe einen Dienst. Yeah, you have a ministry, all right. Ja, du hast einen to Dienst. Yourself. Einen Dienst für dich selbst. That's about it. Das ist es. It says, I speak with the tongue of men and of angels. Das heißt also, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede. And have not love. Aber keine Liebe habe. Or I don't do it to bless people. Oder wenn ich es nicht tue, um andere Menschen zu segnen. It is nothing. Dann ist das nichts. Nothing. Nichts. It's not even a little bit. Nichts. Nicht einmal ein ganz klein wenig. Well, were you blessed a little bit? Was, warst du nicht ein wenig gesegnet dadurch? No? Nein. Not even a little bit? Was, nicht einmal so klein wenig? No? Nein. Actually, I was disturbed. Genau genommen war ich da nur verwirrt dadurch. Oh. Though I have the gift of prophecy. Und wenn ich die Gabe der Weissagung habe. I am a great preacher. Ich bin ein großer Prediger. And understand all mysteries. Und alle Geheimnisse verstehe. Let me teach you the Bible. Lasst mich euch die Bibel lehren. And the mysteries of the second coming. Zum Beispiel das Geheimnis des zweiten Kommens. And understand all knowledge. Und alle Erkenntnis habe. And I have all faith. Und allen Glauben habe. So that I can say to this mountain, be removed. So dass ich Berge versetzen könnte. And the mountain moves. Und dieser Berg, der würde sich wirklich wegbewegen. And everyone says, oh. Und jeder würde sagen, wow. Gift of prophecy. Die Gabe der Prophezeiung. Understands all mysteries. Er versteht alle Geheimnisse. Has all knowledge. Hat alle Erkenntnis. And the mountains have moved. Und dieser Berg hat sich bewegt. And you don't do it to be a blessing. Aber wenn du es dann nicht tust, um zum Segen zu sein. You are nothing. Dann bist du nichts. Nothing. Nichts. And though I give all of my goods to feed the poor. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeilte. Take this. Da, nimm das. It's my nimm last das. Coat. Ist mein letzter Rock. Take nimm my das. Shoes. Nimm meine Schuhe. Take my tie. Meine Krawatte. Everything. Alles. Do I have anything left? Habe ich noch was vergessen? My body. Mein Leib. Burn me. Verbrennt mich. Burn me. Verbrennt mich. Yes. Ja. And you burn. Und du brennst. And the flames are coming up. Und die Flammen, sie schlagen höher. And you have not love. Aber du hast keine Liebe. It profited nothing. Dann nützt das gar nichts. Nothing. Nichts. And you gave it all away. Und du hast alles weggegeben. You even burned at the stake. Du wurdest sogar am Scheiterhaufen verbrannt. But you didn't do it to bless someone. Aber du hast es nicht getan, um jemanden zu segnen. It's nothing. Dann ist es nichts wert. So we operate in love. Also wir handeln in Liebe. Purpose in faith. Und wir beabsichtigen es im Glauben. Purpose in faith. Beabsichtigen es It's im Glauben. Not gonna be a feeling. Das wird kein Gefühl sein. It's an act of the will. Es ist ein Willensakt. And as you enter in through the door, und wenn du durch diese Tür hindurch trittst, God will be there. Wird Gott da sein. And you're trusting him. Operate to be a blessing. Und du vertraust ihm darin, dass du zum Segen wirst. How do you do that? Wie machst du das? Well, a person who wants to be a blessing, nun ein Mensch, der ein Segen sein möchte, suffers long, der ist langmütig and is kind, und er ist gütig. And he's not envious, und er neidet nicht, and he doesn't boast, und er rühmt sich nicht, and he's not puffed up, der ist nicht aufgebläht. The Greek word is inflated. Das heißt aufgepumpt im Griechischen. Like the size of my Bible? Was? Gefällt dir die Größe meiner Bibel? You know how many verses I know? Weißt du, wie viele Verse ich kenne? How long you've been a believer? Wie lange bist du schon Gläubiger? It's nothing. Das ist nichts. Love does not behave rudely. Die Liebe, sie ist nicht rau oder rüde. If you want to be a blessing, don't be rude. Also, wenn du zum Segen werden möchtest, dann sei nicht rüde. Doesn't seek its own. Die Liebe sucht nicht ihr eigenes. It's not easily provoked. Sie lässt sich nicht leicht provozieren. Doesn't think evil. Sie denkt auch nichts Böses. It bears all things. Sie erträgt alles. It believes all things. Sie glaubt alles. It hopes all things. Sie hofft alles. It endures all things. Und sie erduldet alles. Love doesn't fail. Die Liebe versagt niemals. But prophecy will fail. Die Prophezeiungen werden aufhören. Tongues will fail. Die Zungenrede wird aufhören. Even knowledge will cease. Selbst das Wissen wird aufhören. Now we know in part. Jetzt erkennen wir nur stückweise. We prophesy in part. Wir prophezeien stückweise. But when that which is perfect comes, aber wenn das Vollkommene kommen wird, then we will know as we are known. Dann werden wir erkennen, so wie wir erkannt sind. And now abides three things. Und nun bleiben drei Dinge. Faith, Glaube, hope, Hoffnung and love. Und Liebe. These three. Diese drei. Purpose in faith. Im Glauben beabsichtigen. Operate in love. Handle in der Liebe. If you purpose to be a blessing, you will operate in love. Wenn du das dir vornimmst, im Glauben zu handeln, dann wirst du auch in der Liebe ein Segen sein. Nun, ich fühle keine Liebe. You don't have to feel love, just purpose to bless. Du musst diese Liebe nicht fühlen. Nimm dir einfach vor, zu segnen. Well, I don't want to be a hypocrite. Na, ich möchte aber kein Heuchler sein. Oh, so you're going to be unkind and you're going to be honest in the flesh. Also du wirst jetzt unfreundlich sein und wirst aber ehrlich im Fleisch sein. I'd rather be unkind and honest. Ja, ich bin lieber unfreundlich und ehrlich. Yeah. And self-righteous. Ja, und selbstgerecht. Instead of putting on Christ by faith. Anstelle Christus anzuziehen im Glauben. Nobody's impressed. Niemand ist davon beeindruckt. And God's not impressed. Auch Gott nicht. Number three. Punkt 3. Rejoice in hope. Erfreue dich an der Hoffnung. Purpose in faith. Also beabsichtige im Glauben. That'll get you in the door. Das wird dich noch nicht durch die Tür hindurch bringen. Oh, here I am. Okay. Da bin ich nun. Where do I start? Wo fange ich an? With that chair. Mit diesem Sessel. Okay. Where do I put it? Wo stelle ich ihn hin? Over there. Da drüben. Okay. Wow. I want to be a blessing here. Wow, ich möchte da jetzt Segen sein. Should I do another one? Soll ich noch einen nehmen? Yeah. Ja. Anything else I can do? Gibt's noch was ich yeah. tun kann? Ja. Hey, this is okay. Hey, das ist in Ordnung. And then rejoice in hope. Und erfreue dich in der Hoffnung. You know why? Wisst ihr warum? Because ministry is not always a blessing. Weil der Dienst nicht immer Segen bedeutet. To my emotion and to my physical body. Für meine Emotionen und für meinen physischen Leib. It's a blessing in the spirit. Es ist ein Segen im Geist. And when Jesus hung on that cross, und als Jesus an diesem Kreuz hing, there was no fun. Das war nicht lustig. But inside, aber innen drinnen, it says in Hebrews 12:2, in Hebräer 12:2 heißt for es so, the joy that was set before him, für die Freude, die vor ihm lag, he endured. Erduldete er. And sometimes when we do ministry, und manches Mal, wenn wir einen Dienst ausüben, many times, viele Male, it doesn't feel like it's a blessing. Da fühlt es nicht so, sich so an, als ob es ein Segen wäre. But we know it is. It's not a blessing to us. Aber wir wissen, dass es ein Segen ist. Kein Segen für uns. Because we're tired or something. Weil wir müde sind oder sonst etwas vorliegt. And don't do ministry to the point where it's unrealistic. Und bitte übt diesen Dienst nicht aus in einem Maße, wo es unrealistisch wird. Be wise, of course. Seid weise, natürlich. But we need to rejoice in hope. Aber wir müssen uns in der Hoffnung erfreuen. And this means that as we minister. Und das bedeutet, während wir dienen, preaching message after message, eine Botschaft nach der anderen predigen. Oftentimes, you know, I preach and I think, ach. Oft denke ich mir, ich habe gepredigt. I wonder if that blessed anybody. Ich frage mich, ob das überhaupt irgendjemanden gesegnet hat. Anybody? And you just rejoice in hope. Und du erfreust dich dann einfach in der Hoffnung. Lord, Herr, I did what I had to do. Ich habe das getan, was ich tun musste. Thank you. And I'm tired. Und ich bin müde. How come I don't feel blessed? Wieso fühle ich mich nicht gesegnet? Rejoice in hope. Erfreue dich in der Hoffnung. My word doesn't return void. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Rejoice in hope. Erfreue dich an der Hoffnung. Okay. Ja. And you begin to rejoice. Und du beginnst dich dann darin zu erfreuen. In the teenagers. Bei den Teenagern. Because there's hope. Weil es da Hoffnung gibt. In people there's hope. Bei den Menschen, weil es gibt Hoffnung. That this is going to bring forth fruit. Weil das wird Frucht hervorbringen. As you sow the seeds in the ground. Während du die Samenkörner so in den Boden hineintust. And you work the soil and you pull out the weeds. Und du bearbeitest diesen Boden und du ziehst das Unkraut raus. And you put manure and fertilizer. Und dann schaust du, dass du da Dünger hineinbekommst. And you go back and it's, oh, und du gehst wieder dann zurück. I'm tired. Oh, ich bin müde. Rejoice. Erfreue dich. Rejoice in hope. Erfreue dich an der Hoffnung. These seeds are going to bring forth fruit. Diese Samenkörner werden Frucht hervorbringen. Rejoice in this. Erfreue dich darin. One day we're going to stand before the Lord. Eines Tages werden wir vor dem Herrn stehen. And Paul said, what is my hope? Und Paulus sagt, welche Hoffnung habe ich? What is my joy? Welche Freude habe ich? Is it not you in the presence of the Lord? Seid das nicht ihr, der in der Gegenwart Gottes steht? Picture this, the Lord returns in 20 years from tonight. Stellt euch das einmal vor, der Herr kommt in 20 Jahren vielleicht wieder. Many of us are still alive. Viele von uns sind noch am Leben. And we're equipped. Und wir sind ausgerüstet. We did the work of the ministry. Wir haben diesen Dienst getan. All of us. Wir haben dieses together. Werk getan, alle zusammen. And then the body of Christ was blessed. Und der Leib Christi wurde gesegnet. Not just our church, but other churches. Nicht nur unsere Gemeinde, auch andere Gemeinden. They blessed us, we bless them. Sie haben uns gesegnet, wir haben sie gesegnet. People got saved. Und die Leute sind errettet worden. The blessing was overflowing. Und dieser Segen war überfließend. People brought more people. Die Leute haben wieder andere Leute mitgebracht. We had to have a Saturday night service. Wir mussten dann einen Samstagabend-Gottesdienst einführen. And the businessmen got together and got a bigger place. Wir mussten dann einen größeren Platz suchen. And more people came. Und mehr Leute kamen. Who were unsaved. Die unerrettet waren. From the neighborhood. Aus der Nachbarschaft. From our building block. Von unserem Gebäudeblock. From our family. Aus unseren Familien. And teenagers. Und Jugendliche. Someone said to me this morning. Heute in der Früh hat jemand zu mir gesagt. Is that person a Christian? Ist dieser Mensch ein Christ? I said absolutely. Ich habe gesagt, ja, sicherlich. They got saved about 2 months ago. Vor 2 Monaten ist dieser Mensch errettet worden. The smile. Und das Lächeln. You're kidding me. Was? Du machst Spaß, oder? They are now a believer. Dieser Mensch ist jetzt ein gläubiger Mensch. Uh-huh. Yep. The real thing. Ja, das Wahre. Wow. And there's thousands more. Und Tausende noch gibt es. And here we are ministering. Und da sind wir dienen. Ministering like our master. Wir dienen, so wie unser Herr gedient hat. Being blessed. Und wir werden gesegnet. Everybody doing their little part. Jeder hat seinen kleinen Anteil. And then the Lord returns. Und dann kommt der Herr wieder. Trumpet sound. Die Posaunen werden erschallen. The church is taken. Und die Gemeinde wird entrückt. We're going through the air. Wir fliegen da durch die Luft. There's the angels. Da sind die Engel. Thinking, oh my gosh, it really happened. Und wir denken uns, wow, really es ist wirklich, es ist really wirklich did. Geschehen. Es ist wirklich so geschehen. It did just like it says. Es ist geschehen, so wie es geschrieben steht. Wow. Wow. On that day. An diesem Tag, in that moment, in diesem Moment, do you know what you will be most thankful for? Wisst ihr, worüber ihr da am meisten dankbar sein werdet? That the grace of God, dass die Gnade Gottes, was not in vain toward you, nicht umsonst an euch gewirkt hat, but we had a ministry, sondern dass wir einen Dienst hatten. In that moment, in diesem Moment, you will look around, ihr werdet euch umblicken, and someone will say thank you. Und jemand wird sagen, danke. Thank you for bringing me to church. Thank danke, you. Dass du mich in die Gemeinde That's gebracht hast. Why I'm in the clouds today. Deshalb bin ich jetzt da heute. Thank you. Danke. And your heart beats and you think, und euer Herz wird schlagen. I could have done more. Und ihr werdet euch denken, ich hätte mehr tun können. Ich hätte mehr tun können. We're not talking about striving. Wir sprechen da nicht von dem Abmühen. We're talking about doing something that God has called us to do. Sondern wir sprechen von dem, dass wir etwas tun, wozu uns Gott berufen hat. Now just close with one thought. Ein Gedanke noch zum Abschluss. Prayerfully explore possibilities. Entwickelt im Gebet die Möglichkeit oder entdeckt die Möglichkeiten im Gebet. Write this down. Prayerfully. Also schreibt das nieder. Im Gebet. Explore possibilities. Im Gebet entdeckt die Möglichkeiten. They're just possibilities. Das sind nur Möglichkeiten. Can I serve over here? Kann ich da dienen? Lord, how about over here? Herr, wie wär's da in diesem Bereich? How about in the Sunday school? Wie wär's da mit der Sonntagsschule? Maybe. Prayerfully explore everything we're doing. Also entdeckt das im Gebet, all das, was wir tun. Pastor Dragan goes to the refugees. Oh, der Pastor Dragan, er fährt zu dem Flüchtlingslager. Lord, that scares me. Oh Herr, das ist eigentlich furchteinflößend für mich. Okay, okay. Purpose and faith. Okay, im Glauben wäre Absicht. I'm gonna explore. I'm not gonna be on the side today. Ich werde heute nicht zur Seite treten. All these refugees. Stehen bleiben. All die ganzen Flüchtlinge hier. I'm exploring possibilities. Ich lote da Möglichkeiten aus. Number two. Experiment. Courageously experiment. Und dann Punkt zwei. Versucht mutig with opportunities. Mit Gelegenheiten auszuprobieren. Courageously experiment. Also probiert mutig aus. With opportunities. Probiert bei Gelegenheiten mutig aus. I'm just trying this. I don't know. I can sing. Ich meine, ich versuche das einfach. Ich weiß nicht, ob ich singe. Pastor Rob, I'd like to sing in church. Pastor Rob, ich würde gerne in der Gemeinde singen. Sure. Ja, sicher. Come on Wednesday. Komm am Mittwoch. I want to sing on Sunday. Ich möchte am Sonntag singen. On Wednesday first. Zuerst am Mittwoch. If it's a blessing, wenn das ein Segen ist, then we'll let you sing on Sunday. Dann kannst du am Sonntag singen. Amen. Amen. Those two things. Also diese zwei prayer, Dinge. Prayerfully, betend, explore possibilities. Lote die Möglichkeiten im Gebet aus. Courageously experiment with opportunities. Und probiere Gelegenheiten mutig aus. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Lord, we thank you this morning. Herr, wir danken dir heute Morgen. We have a ministry. Wir haben einen Dienst. To bless people. Um Menschen zu segnen. To be a part of your kingdom. Um Teil deines Königreichs zu sein. And to rejoice with you. Und uns mit dir zu erfreuen. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand da. You've never received the Lord. Du hast den Herrn niemals angenommen. If you die today, wenn du heute stirbst, where will you go? Wohin kommst du dann? Do you know? Weißt du es? Will you go to the Lord? Wirst du zum Herrn kommen? John the Baptist said, Johannes der Täufer hat gesagt, this is the Lamb of God, das ist das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Would you like to pray with me this morning? Möchtest du heute mit mir beten? That the Lord would take away your sin. Dass der Herr deine Sünde hinwegnimmt. So that you could be with him. So dass du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Pray with me. Bete mit mir. A very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to be part of your family. Ich möchte Mitglied deiner Familie sein. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. Wash me through the blood of Jesus. Wasche mich durch das Blut von Jesus. He gave his life for me. Er hat sein Leben für mich dahingegeben. I want to give my life to you. Ich möchte dir mein Leben übergeben. Lord, save me. Herr, rette mich. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen.